Ganz egal ob groß, ob klein, ob arm, ob reich, wir sind komplett alle gleich. Scheiße, ich seh's in deinen Augen, du weißt es. Wir sind nur Tiere, die sprechen mit Waffen. Es ist so pervers, ich möchte brechen. Planet der Affen, es wird Zeit, dass wir wieder auf die Bäume steigen. Den Fortschritt kurz vergessen und mal stehen bleiben. Was endlich unbedacht bleibt, ist der Faktor Mensch. Wir machen Fehler, nicht nur manche, sondern jeder. Manche machen Pleite und der Staat verzeiht mit tausenden Millionen. Und in Fukushima sterben kleine Inder an AIDS. Keine stark und überlegenen Kreaturen, ganz im Gegenteil, meistens kleine Penner, die nur auf ihren Konten groß sind. Es ist ganz klar zu sehen, wohin das muss wird. Wir sind Oxytocin-Junkies und gesteuert von Hormonen. Mann, ich hasse die Biester, Vergewaltiger und pädophile Priester. Gleiche werden reicher, Kohle werden wärmer. Reiche werden reicher, Arme werden sterben. Die Scheiße steigt uns bis zum Hals, es steigt. Kommst du und deine Brüder, dann erstick ich. Guck mich an, ich bin der gläserne Mensch. Die sogenannte Freiheit wird sich ändern, bis du sie nicht mehr erkennst. Nazi-Vergangenheit und Panik vor Terrorismus. Es sind ständig dieselben Ausreden. Es wird uns verboten, uns frei auszuleben. Totale Überwachung und in der Luft sind Drohnen, die fliegen so wie 1984. Was soll ich nur tun? Wenn keiner was macht, ich höre auf jeden, der mir Freiheit entgegenschreit. Jetzt sind wir mindestens zu zweit und ich bin für so einiges bereit. Wir werden von den Kindern an so erzogen, das ganze Leid auf dieser Welt zu ignorieren. Müssen es uns dann selbst und wir fangen an zu protestieren. Wir sind viele, das ist was uns bekräftigt. Geh jetzt auf die Straßen und schrei laut, was dich beschäftigt. Reiche werden gleicher, Pole werden. Reiche werden reicher, Arme werden sterben. Die Scheiße steigt uns bis zum Hals, es steigen die Beschwerden. Gleiche werden gleicher, Pole werden wärmer. Reiche werden reicher, Arme werden sterben. Die Scheiße steigt uns bis zum Hals, es steigen die Beschwerden. Der Boss eines Unternehmens geht zu viel, macht sich selbst reich und wird tausend in Ruin. Ein Sektenführer lügt und gibt seinen Sklaven Hoffnung, nimmt ihn alles. Und wir sind ein Zeugen des Zerfalles. Ein Warlord entführt Kindern, lässt sie ihre Eltern töten. Kaum ein Jux, die Welt ist echt in Nöten. Ein Polizist verprügelt Demonstranten. Die Moral ist tot, sag ich zu denen, die sie erst kann. Ein kleines Kind geklaut, weil zu Hause ist nichts zu essen im Staat. Ein junger Mann läuft Amok, weil die Gesellschaft ihn vergessen hat. Doch die Welt lernt langsam Nein zu sagen. Und das genau zur rechten Zeit. Und hätte ich einen Wunsch frei, ja, dann wünschte ich Gerechtigkeit.